Welt. Mann, was hatten wir alles angestellt? Wir hatten uns geschworen, niemals so zu werden, wie unsere Alten gerne wären. Wir waren gegen den Staat und sprühten Parolen. Wir hatten so manche Pferde gestohlen. Wir hassten die Spießer mit ihrem Kohl. Und Andreas Bader war unser Idol. Heute ist das alles lange her und unsere Straße scheint es menschenleer. Es ist viel passiert in all der Zeit und Parolen sprühen es als Vergangenheit. Doch wenn ich dich heute so seh, muss ich lachen, aber es tut auch ganz schön weh. Ich weiß nicht, ob du das verstehst oder ob es dir vielleicht genauso geht. Verkaufe alle Ziele, verkaufe alle Träume, verschwende deine Zeit so sinnlos, wie es nur geht. Ist mir auch egal, geht mich auch nichts an. Doch eins, das sag ich dir, diese Feigheit, die rächt sich irgendwann. Wir waren vielleicht ganz schön naiv, doch wir hatten ein Ziel und das war positiv. Wenn man Reife mit Aufgeben definiert, bleib ich lieber das Kind, das ewig rebelliert. Es gibt nämlich noch mehr in diesem Leben als das Familie- und Karrierestreben. Deshalb zieh es bitte einfach rein. Dein größtes Glück wäre für mich ne Pein. Verkaufe alle Ziele, verkaufe alle Träume, verschwende deine Zeit so sinnlos, wie's noch geht. Ist mir auch egal, geht mich auch nichts an. Doch eins, das sag ich dir, diese Freiheit, die rächt sich irgendwann. Verkaufe alle Träume, verschwende deine Zeit so sinnlos, wie's doch geht. Ist mir auch egal, geht mich auch nichts an. Doch eins, das sag ich dir, diese Freiheit, die rächt sich an. Diese Freiheit rächt sich irgendwann. Doch die Freiheit rächt sich irgendwann.